ausgestochen und ins Gras beißen. Seht, wie die Seele vom Körper scheidet, den Geist aufgeben, den Löffel abgeben, unter der Erliegen das Heilige segnen, ein Opfer noch und total verreckt, Krebier verendet, die Burschen schlägt, wir kennen es ja, derer dies gefunden, schauen und den Tod genießen. Jeder rief am Sterben, doch nicht von unserem Leben. Keiner gibt alle nehmen, was uns ergeben. Wir Menschen sind verschieden, ob's uns verstehen. Was machst du, wenn's lebst, der Tod kommt entgegen. Sag's dem Herr Schlechte, ich will dir nur nicht sehen. Oder bist zufrieden, sag Christ ist schön. Oder bett uns der Mauer, komm nur mit auf die Agathe. Oder rehrst du und fragst, warum wir es verziehen. Leben wir auf ewig oder sterben wir irgendwann? 2000 Jahre oder gibt uns irgendwer die Hand? Reißt uns in Erd, ob es Sand muss an Wand. Was der sture Hund bist, hörst was sagst dem dann? Du Arschloch, du Drecks. Ich will nicht schwärmen, ich pass auf meine Gesundheit und tritt auf keine Scherben. Du kannst mich nicht zwingen, ich hab das Leben gerne überlebt, bis die Erde geht, ich bin der letzte Stern. Tod gestochen und ins Gras beißen, seht wie die Seele vom Körper scheidet, den Geist aufgeben, den Löffel abgeben, unter der Erliegen das Heilige segnen, ein Abgang machen, total verreckt, Krebier verendet, die Burschen steckt, wir kennen's ja, derer dies den Funden schauen und den Tod genießen.